Sonne steht am Himmel. Gefährlich wie ein Stick im Gold. Die Schatten der Konquistadoren, die reiten verloren und ruhen sich nie aus. Hoch oben in der Sierra Madre hört man den dumpfen Trommelschlag. Auch wenn die alten Götter schweigen, seit uralten Zeiten sind sie hier zu Haus. Du fremdes Land, gibst dein Geheimnis keinen Preis. Die dein Schicksal schrieben, kamen zu dir und sie blieben, denn sie haben dich geliebt. Mexiko, Mexiko, Mariachi spielt das alte Lied und schenkt Tequila ein, dass keiner traurig bleibt und alles singt. Mexiko, in den Avenidas, da trifft sich arm und trifft sich reich. Das Land erwacht aus der Siesta, der Rausch einer Fiesta macht nachts alle gleich. Du schönes Land, voll Leidenschaft und Ehrlichkeit. Du heißes Land, wo Träume allzu leicht verbrennen. Mexiko, Mexiko, Mexico.